Die südkoreanische Internetzeitung Online News kritisierte jüngst in einem Beitrag den Sondervertrag für das Kostenkontingent zur Erhaltung der US-Truppen nach dem sogenannten amerikanisch-südkoreanischen Administrativabkommen als ungleichberechtigt und rechtswidrig. Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News versammelten sich am 13. Juli vor Friedensmädchen Statue in Daesun die Bürgerinitiativen der Region Daesun zu einer Mittwochkundgebung für die richtigste Lösung der Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee und für den Frieden der koreanischen Halbinsel und warfen dem Bakun-Regime vor, durch die schmackvolle sogenannte Vereinbarung über die Sexualsklaverei die verbrecherische Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus vertuscht zu haben.